Dunkel torst. Sein Nebel steigt so schwer wie Trost. Ich kam von Rom so jung, so kühn. Ein Legionär vor Stolz am Glühen. Augustus Wille schrieb den Plan. Hier endet Welt und fängt neu an. Novaesium grenzt Gesang am Rhein. Aus Blut und Holz geboren, stark und rein. Ah, Astra Novaesium, dem Adler nach, dem Sternentraum, im Sturm der Welt, im Flammensaum. Der Boden bebt, der Mars durch uns in Schlachten lebt. Legio 16, Ruhm und Pflicht, ein Feuerstrahl im Morgenlicht. Wir trugen Stein und Schwert zugleich, formten ein Herz ins rheinische Grenzreich. Kein Schild, kein Grab bleibt ewig hier, doch Rom ist da. Atmet auch in mir. Ad Astra Novaesium, dem Adler nach, dem Sternentraum. Wir sind nur Staub, doch tragen Ruhm bis an des Himmels höchsten Dom. Winter kamen kalt und rau, der Frost fraß Eisen, Schwur und Bau. Wir hielten Wacht in grauer Schau, die Jahre flogen still und rau. Doch selbst wenn Legionen vergehen, bleibt etwas tief im Land bestehen. Wo wir marschierten, wächst nun Saat. Zeit heilt Wunden, die einst Blut tat. Ich schlafe und der Rhein wird klar, sein Wasser trägt mich wunderbar. Ich seh die Zukunft hell und rein, die Stadt erhebt sich überm Rhein. Das Münster strahlt, Glocken erklingen, die Menschen friedlich Lieder singen. Quirinus wacht in Stein und Licht, sein Blick durch Zeit, er sieht auf mich. Ad Astra Novaesium, dein Herz schlägt stolz im Abendrot. Aus Flamme ward Asche, aus Asche Rom, und aus Rom wurdest du am Strom Novaesium, Kind des Lichts, des Kaisers, stolz des Kriegers Pflicht. Der Rhein erzählt von Ruhm und Pein und flüstert leise, du wirst ewig sein. Auf ihn!